Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 38 84. Hallo Knacki. Hallo, dies ist Ihr Cyberabwehrzentrum. Leider wurden all Ihre Daten von Cyberkriminellen illegal ins Internet kopiert. Zum Löschen der illegalen Kopie klicken Sie jetzt auf www.datendiebstahl-zurückkaufhilfe.de. Knacki, ich weiß genau, dass du das bist. Woran hast du das denn erkannt? Na, woran wohl? An deiner Wortwahl. Du hast nicht gestohlen gesagt, sondern kopiert. Dein Text ist wie ein Fingerabdruck, auch wenn du es vom Chatbot sprechen lässt. Kopiert ist doch korrekt, sagt die KI von meinem Chatbot. Künstliche Intelligenz, weißt du? Und mein KI-Programm sagte gestern auch, in den nächsten 3 Tagen würden die meisten meiner Opfer auf diesen Link klicken. Auf welchen Link? Datendiebstahlsrückraubhelfer.de. Und dann? Wer klickt, kriegt einen Wurm. Und warum nur in den nächsten 3 Tagen? Weil die Leute schnell vergessen und ihre alten Passwörter nicht ändern. Du meinst Passwort 123? Die machen aus Passwort 123 dann Admin 123. Sesam, öffne dich, ist auch sehr beliebt. Am besten sind die, die immer sagen, ich hab nichts zu verbergen. Jetzt wirst du politisch. Hä? Diese Leute waren doch extrem wichtig für den Staatstrojaner. Verstehe nicht. Ohne diese Ich-hab-doch-nichts-zu-verbergen-Leute wäre hier niemand gewählt worden, der es mal wagen würde, all unsere Bankdaten dauerhaft nach Amerika zu senden, unsere ganzen Mails umzuleiten zur NSA und über Hintertürchen alles, was wir am Telefon sagen. Aber das ist doch was ganz anderes. Das ist doch wichtig im Kampf gegen Terror und Verschlüsselung, Schutz vor Schnüfflern. Kommt immer drauf an, wer da schnüffelt und wem die Clouds gehören. Und wie lange ist eine Verschlüsselung sicher? Na, nach wie vielen Jahren würdest du deine eigenen Geheimnisse gerne neu verschlüsseln? Vielleicht so nach 3, spätestens aber nach 5 Jahren. Klappt das auch mit deinen abgeschnorchelten Kopien? Oha, das wäre ja... Genau, Vorratsdaten, alte Vorratsdaten, frisch entschlüsselt, demnächst in diesem Netz. Mit Zusatzdaten. Auch dein Wurm-Chatbot, also lass das lieber. Du Verschwörungstheoretiker. Dagegen muss doch jemand was machen. Wer denn? Hier? Im Neuland? In der Kreidezeit? Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.